Bitte haben Sie etwas Geduld. Das nächste Stück ist gleich für Sie da. Bitte haben Sie etwas Geduld. Das nächste Stück ist gleich für Sie da. Essa varia, essa dum dum dum dum. Essa varia, essa dum. Das nächste Stück ist gleich für Sie da. Essa varia, essa dum dum dum dum. Essa varia, essa dum. Das nächste Stück ist gleich für Sie da. Bitte haben Sie etwas Geduld.